Deutschlandfunk. Themen der Woche. Mit Melanie Longerich. Herzlich willkommen zu unserer Kommentarsendung. Vorsätze und Wünsche, die werden jedem neuen Jahr vorangestellt. Die CSU hat sich beispielsweise für 2019 Harmonie verordnet. Die befindet sich gerade in Seeon in Klausur. An der klösterlichen Atmosphäre soll der Wunsch nach Versöhnung angeblich nicht liegen. Doch ob deren Führungstrio das durchhalten kann, ein Thema der Woche und damit dieser Sendung. Außerdem hören Sie Kommentare zum Anschlag in Bottrop und Essen, zur möglichen Auferstehung der US-Demokraten und zum umstrittenen neuen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Doch zuerst blicken wir ins Chiemgau. Die CSU ist ja für ihre Knaller auf Neujahrsklausuren bekannt. Erinnern Sie sich beispielsweise noch an »Wer betrügt, der fliegt«? Das war 2014, als im Januar die Arbeitnehmerfreizügigkeit für Bulgaren und Rumänen in Kraft trat. Und im vergangenen Jahr verkündete CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dann die Idee einer konservativen Revolution, die für viel Diskussionsstoff sorgte. Doch dieses Jahr will die CSU alles heile machen und hat dabei auch das ramponierte Verhältnis zur großen Schwester im Blick. Meine Kollegin Katharina Hamberger ist in Seeon dabei und ist schon ganz gespannt, ob dieser Vorsatz wirklich zündet. Für ihre Winterklausur ist die CSU-Landesgruppe schon immer an einen besonders idyllischen Ort gefahren. Lange war es Wildbad Kreuth, seit 3 Jahren nun das Kloster Seeon im Chiemgau. Hier sieht es so aus, wie man sich außerhalb Bayerns das Bundesland vorstellt. Herrlich, idyllisch. Wenig idyllisch waren allerdings lange die Signale, die von Kreuth und später Seeon ausgingen. Jetzt soll alles anders sein. Die CSU gibt sich plötzlich harmonisch. Das ist zunächst einmal begrüßenswert. Die CSU scheint aus 2018 gelernt zu haben. Allerdings ist es ein Frieden, der schnell wieder wackeln kann. Zunächst aber einmal zur neuen CSU. Es konnte gar nicht mitgezählt werden, wie oft das Wort konstruktiv fiel. Ja, sympathischer solle die CSU in Zukunft auftreten, sagte der sich seit einigen Monaten sehr landesväterlich gebende Markus Söder. Sogar Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, als Vorsitzender der CSU-Abgeordneten im Bundestag, sozusagen der Hausherr bei der Klausur, machte mit. Wohl auch geläutert von der Kritik aus den eigenen Reihen. Chancen statt Ängste lautet sein neues Motto. Die Papiere aus Seeon sind diesmal mehr von Sachvorschlägen geprägt als von der Suche nach dem einen Knallersatz, der das politische Berlin aufhorchen lassen soll. Natürlich gibt es ein Migrationspapier und natürlich wird darin auch zugespitzt formuliert. Aber als Vorlage für den nächsten Koalitionskrach oder unionsinternen Streit taugt es nicht. Selbst nach den Vorfällen in Amberg gab man sich in Seeon bemüht, das Thema nicht allzu hoch zu hängen, Raum für die anderen Inhalte zu lassen. Auch der Bundesinnenminister und scheidende Parteichef Horst Seehofer machte den Eindruck, mit seinen Plänen für ein schärferes Abschieberecht, die, wie er betont, unabhängig von Amberg schon vorher gereift sind, nicht wieder gleich zu Beginn des Jahres alle auf die Palme bringen zu wollen. Auch soll es einen Neuanfang mit der CDU geben. Im vergangenen Jahr war man noch kurz vorm Bruch der Fraktionsgemeinschaft. In diesem Jahr verbringt die neue Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer sogar 2 Tage zusammen mit der CSU. Als die neue CDU-Chefin in Seeon ankam, wurde sie von Dobrindt einmal herzlich in den Arm genommen. Bilder, die man sich mit Merkel und der CSU heute kaum noch vorstellen kann. Es ist eine Erneuerung, die auch aus den Erschütterungen des christsozialen Selbstbewusstseins im vergangenen Jahr erwachsen ist und deshalb gleichzeitig so fragil ist. Die CSU ist nervös. Denn nichts Geringeres als ihr Status als Volkspartei steht auf dem Spiel. Ein Status, der verbunden ist mit einer gewissen Stabilität im Parteiensystem und damit unserer Demokratie. CDU und CSU schauen deshalb nicht nur mit Häme auf den Zustand der SPD. Denn zum einen waren die Sozialdemokraten immer verlässlicher Gegenpol zur Union, was auch dafür gesorgt hat, dass die politischen Ränder Randerscheinungen blieben. Zum anderen besteht natürlich die Furcht, dass die SPD einfach nur zuerst den Weg gehen musste, der der Union noch drohen könnte. In den vergangenen Jahren haben CDU und CSU einiges für Letzteres getan. Die schrillen Auseinandersetzungen, zum Beispiel um die Flüchtlingsobergrenze oder die Zurückweisung an der Grenze, haben das Vertrauen in die Unionsparteien massiv geschädigt. Volksparteien, die es nicht mehr schaffen, Kompromisse auszuhandeln und zu erklären und nur noch um sich selbst kreisen, machen sich verzichtbar. Auch in diesem Jahr drohen einige Fallstricke, die die verordnete Friedfertigkeit schnell wieder aushebeln könnten. Da ist einmal die Europawahl im Mai dieses Jahres. Hier steht die erste Bewährungsprobe an. Sollte sie aus Sicht der Unionsparteien scheitern, wird sich zeigen, ob alte Reflexmuster wirklich abgelegt sind. Das gilt ebenso für 3 von 4 anstehenden Landtagswahlen, auch wenn sie die CSU nicht direkt betreffen. In Bremen, Thüringen, Sachsen und Brandenburg wird dieses Jahr gewählt. Vor allem die letzten 3 Wahlen sind für die Union wichtige Marken. Und dann ist da auch noch das Führungspersonal selbst. Zwar versucht man sich gerade in guter Partnerschaft, aber noch niemand weiß zum Beispiel, wie die Zusammenarbeit von Markus Söder als neuem Parteichef und Alexander Dobrindt als Landesgruppenchef sich wirklich gestalten wird. Die CSU hat sich zum Anfang des Jahres, zumindest was die zukünftige Arbeitsweise betrifft, zwar gute Vorsätze gegeben, diese einzuhalten, kann allerdings noch zu einem Kraftakt werden. Katharina Hamberger, Deutschlandfunk. Mehr Fragen als Antworten. Die scheinen sich aus den Ermittlungen zur Silvesternacht in Bottrop und Essen zu ergeben. Ein 50-jähriger Mann hatte da sein Auto gezielt in mehrere Menschengruppen gelenkt und dabei 8 Frauen, Männer und Kinder aus Syrien und Afghanistan zum Teil schwer verletzt. Der Fahrer sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er soll an Schizophrenie leiden. Seitdem wird diskutiert. Ist er nun krank oder rassistisch? Eine gefährliche Diskussion, meint Joachim Frank, Chefkorrespondent der Dumont Mediengruppe und der Frankfurter Rundschau. Er ist überzeugt, eine solche Diagnose darf rassistische Motive nicht relativieren. In der Silvesternacht, in der ganz Deutschland feiert, ist das kleine gallische Dorf besonders groß. Es feiern eben längst nicht alle in Deutschland. Vielen steht nicht der Sinn danach. Die einen sind krank, andere sind einsam, enttäuscht vom vergangenen Jahr, voller Angst beim Gedanken an das Neue. Aber wer von ihnen setzt sich deshalb in sein Auto und fährt 4-mal hintereinander gezielt in Gruppen feiernder Menschen? Ein Irrer, ein Gestörter, ein Kranker muss das sein, sagen wir spontan. Wir, die Gesunden. Wer so etwas tut, kann doch nicht normal sein, sagen wir. Wir, die Normalen. Das meiste von dem, was auch jetzt in dieser Woche über die Amokfahrt eines 50-Jährigen in Bottrop und Essen gesagt worden ist, ist keine medizinische Diagnose, sondern eine soziale. Es ist schon richtig, die Behörden prüfen in diesem Fall eine psychische Erkrankung des mutmaßlichen Täters, aber darum geht es beim gegenwärtigen Stand der Diskussion gar nicht. Es wird ja auch kaum darüber gesprochen, dass selbst psychische Defekte nicht per se die Schuldfähigkeit eines Täters ausschließen. Anders gesagt, auch ein kranker Mensch kann wissen, dass es ein Verbrechen ist, andere über den Haufen zu fahren. Und wenn er irgendeine, wie auch immer begründete Wut an anderen auslassen wollte, dann ist noch lange nicht gesagt, dass es sich dabei um Ausländer handeln muss, um Schwarzfüße und Kanaken. So soll es der 50 Jahre alte Essener in seinen Vernehmungen durch die Polizei formuliert haben. Wenn er, wie es weiter heißt, mit seinem Schicksal haderte, mit seiner vergeblichen Jobsuche und seinem Status als Hartz-IV-Empfänger, warum ist er dann mit seinem Auto nicht in die Vitrine eines Juweliers oder in die Auslage einer Edelboutique gerast, wo die Reichen und Schönen sich bedienen? Warum hat er keine Farbbeutel auf das Essener Jobcenter geworfen? Weil es die klare Absicht gab, Ausländer zu töten. Wie NRW-Innenminister Herbert Reul am Tag nach der Tat erklärte und zugleich unterstrich, es gebe keinerlei Hinweise auf Kontakte zu rechtsradikalen Kreisen. Vielmehr habe der mutmaßliche Täter aus einer persönlichen Betroffenheit und aus Unmut heraus dann Hass auf Fremde entwickelt. Und das CSU-geführte Bundesinnenministerium stufte den ganzen Vorfall prompt zu einer allgemein kriminellen Straftat herunter. Wir sehen jetzt am Beginn des Jahres 2019, wohin es führt, wenn am vornehmsten Ort unserer Demokratie im Deutschen Bundestag Sätze fallen wie »Hass ist erstens keine Straftat und hat zweitens in der Regel Gründe«. Natürlich kann sich der AfD-Co-Vorsitzende Alexander Gauland in Biedermann-Manier hinstellen und behaupten, seine Rede vom September 2018 habe doch niemanden zur Gewalt gegen Ausländer aufgerufen, sondern nur bestimmte Reaktionen erklärt. Aber, wie der Göttinger Literaturwissenschaftler Heinrich Detering festgestellt hat, wenn Hass legal ist und wenn es für legalen Hass Gründe gibt, dann erzeugt begründeter Hass begründete Straftaten. Die AfD bezieht ihre politische Daseinsberechtigung aus der permanenten Schuldzuweisung. Die AfD-Granden folgen Argumentationsmustern, von denen sie selber sehr genau wissen, wie primitiv sie sind. Sie durchschauen sehr wohl, dass die Wirklichkeit komplizierter ist als ihre Simplifizierungsrhetorik. Aber Teile ihres Publikums hätten es nur gar zu gern so simpel, weil das perfekt ihre Sicht auf die eigene Misere bedient. Niemals sind sie selber verantwortlich, immer sind die anderen schuld, mal die da oben, mal die da unten. Auch der Amokfahrer von Bottrop und Essen hat die Schuldigen ganz klar ausgemacht, die Ausländer. Das ist falsch, das ist unreif, das ist krank. Ein solches krankes Denken zerstört die demokratische Gesellschaft, weil Demokratie auf Verantwortung gründet. Auf Verantwortung, die im Kleinen beginnt, bei der Verantwortung für das eigene Leben. Menschen darin bestärken, den Hasspredigern ins Wort fallen. Das könnte am Beginn des Jahres 2019 die politische Lehre aus Bottrop und Essen sein. Den Wutbürgern ins Wort fallen, Joachim Frank kommentierte. Der Shutdown in den USA geht heute in seine dritte Woche. Seit kurz vor Weihnachten fließt kein Geld mehr an einen großen Teil der Bundesbehörden, darunter auch das Außenministerium, die Heimatschutzbehörde und das Finanzministerium. Rund 800.000 öffentliche Angestellte arbeiten seitdem entweder ohne Bezahlung oder wurden in unbezahlten Urlaub geschickt, weil sich Kongress und Präsident nicht auf einen Haushalt einigen können. Auch gestern wurde wieder ergebnislos verhandelt. Verhandlungen, die Demokraten künftig mit wachsendem Selbstbewusstsein führen könnten. Denn seit dieser Woche stellen sie im neuen Repräsentantenhaus die Mehrheit der Abgeordneten. Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent beim Tagesspiegel, kommentiert die strategischen Herausforderungen der US-Demokraten. Der Kampf um die Macht in den USA ist in dieser Woche in eine neue Phase getreten. Erstmals seit 8 Jahren haben die Demokraten wieder die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Sie stellen den Speaker, ein Amt ähnlich dem des Bundestagspräsidenten, und haben sich für eine Madam Speaker entschieden, Nancy Pelosi, wie in den ersten Jahren der Obama-Präsidentschaft. Die Demokraten bestimmen nun die Tagesordnung. Sie entscheiden, was im Kongress diskutiert wird und was nicht. Und was fangen sie mit diesem Einfluss an? Sie verfügen nur über einen Teil der Regierungsmacht. Die Republikaner haben ihre Mehrheit im Senat, der anderen Parlamentskammer, verteidigt. Und im Weißen Haus sitzt weiter Donald Trump. Das riecht nach Konflikt und Blockade. Nur, eine Blockade der Regierung trifft nicht gerade auf Sympathie bei den Wählern. Die meisten Bürger wollen Ergebnisse sehen, konstruktive Vorschläge und eine gewisse Kompromissbereitschaft. Die entscheidende politische Währung in dieser Situation ist nicht, was die Demokraten tun und welche Ziele sie anstreben, sondern wie die Wähler ihr Verhalten wahrnehmen. Es liegt ein schmaler Grat zwischen der berechtigten Vertretung von Interessen und dem Overreach, dem Eindruck, dass sie selbstsüchtige Strategien zu Lasten der nationalen Interessen verfolgen. Das lässt sich ganz aktuell im Konflikt um den Staatshaushalt und die Finanzierung der von Trump geforderten Mauer an der Grenze zu Mexiko beobachten. Der Streit hat zum Government Shutdown geführt, der Schließung der meisten Behörden. Das Parlament hat das Budgetrecht. Wenn die beiden Lager sich auf keinen Haushalt einigen können, müssen die meisten Bediensteten zu Hause bleiben und schließen die Behörden. So unnachgiebig geht das in den USA zu. Seit 2 Wochen bleibt die Regierung den Bürgern viele Dienstleistungen schuldig. Trump sagt, ich habe den Wählern den Mauerbau versprochen, dafür bin ich gewählt worden. Wenn das Haushaltsgesetz nicht mindestens $5 Milliarden dafür beinhaltet, werde ich es nicht unterschreiben. Die Demokraten entgegnen, der Mauerbau sei Geldverschwendung. Sie bieten maximal $1,3 Milliarden für den Ausbau vorhandener Grenzzäune an. Wem werden die Wähler die Schuld an dieser unpopulären Erpressung geben? Trump oder den Demokraten? Präziser, wen machen die Wechselwähler in der Mitte der Gesellschaft verantwortlich für die Blockade? Um sie geht es mit Blick auf die Präsidentschaftswahl in 22 Monaten. Der Streit um Mauer und Regierungsstillstand wird wohl noch etwas dauern und vermutlich mit einem gesichtswahrenden Kompromiss enden. Die Republikaner bekommen etwas mehr Geld für die Grenzsicherung, die Demokraten mehr Schutzrechte für illegale Migranten. Voran für die sogenannten Dreamers, die als Kinder mit ihren Eltern in die USA kamen und nun keine offiziellen Dokumente haben. Die strategische Herausforderung mit Blick auf die Wahl 2020 ist umfassender. Die Demokraten müssen den Eindruck vermitteln, dass sie besser regieren können. Dass sie die besseren Ideen für die Wirtschaft, für gute Jobs, für Bildung, für die Gewinnung der Zukunft haben. Gar nicht so einfach in Zeiten, in denen die Wirtschaft unter Trump boomt. Zudem sind sich die Demokraten nicht einig, was die richtige Strategie ist. Der linke Flügel träumt davon, Trump mit Untersuchungsausschüssen zu seinen Russland-Kontakten und seinen Steuerunterlagen zu quälen und ihn im Idealfall per Impeachment aus dem Amt zu jagen. Das würden die Wechselwähler wohl als Overreach empfinden, als zu weitgehend. Die Demokraten sind gut beraten, es mit weniger Ideologie und mehr Pragmatismus zu versuchen. Bei der Suche nach dem optimalen Präsidentschaftskandidaten oder der idealen Kandidatin und bei den politischen Zielen. Trumps Wahlsieg 2016 war kein Betriebsunfall. Er hatte sehr praktische Ursachen, voran den Konflikt zwischen boomenden Metropolen und vernachlässigten Kleinstädten sowie ländlichen Regionen. Die Demokraten werden das Weiße Haus nur zurückgewinnen, wenn sie sich als moderat und pragmatisch erweisen. Christoph von Marschall vom Berliner Tagesspiegel kommentierte: Männer, die aufräumen wollen. In heimischen Gefilden kann man da wohl noch nicht von einem neuen Trend sprechen, in der großen Politik aber schon. Nun haben auch die Tropen ihren Trump. Am Dienstag wurde in Brasilien Jair Bolsonaro zum neuen Präsidenten vereidigt und der hat sich schon die Ärmel fürs Großreinemachen hochgekrempelt. Als erstes will er die Verwaltung von unliebsamen Mitarbeitern säubern, sein eigentlicher Vorsatz aber ist die brasilianische Variante von America First. Hysterie sei trotzdem fehl am Platz, kommentiert Thomas Fischermann, Südamerika-Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit. Brasilien hat jetzt einen Präsidenten mit extremen Ansichten. Jair Bolsonaro ist seit Jahrzehnten im Land für seine Hassreden über Frauen und Homosexuelle, Angehörige indigener Volksgruppen und linke Politiker bekannt. Der frühere Armeehauptmann ist ein offener Anhänger der Militärdiktatur, die von 1964 bis 1985 in Brasilien herrschte. Trotzdem wäre es ein Fehler, ab sofort jeden derben Spruch aus Brasilia mit hysterischer Aufregung zu quittieren. Man ginge Jair Bolsonaro, einem Meister gezielter Provokationen, damit bloß auf den Leim. Aus den USA kennt man das Spiel bereits. Dort gelingt es Donald Trump seit über einem Jahr, wichtige politische Themen in einer Daueraufregung über seine Twitter-Nachrichten und Auftritte untergehen zu lassen. Und wie groß ist erst die Versuchung, sich ständig über Jair Bolsonaro aufzuregen. Dessen Antrittsreden zum Wochenbeginn waren gespickt von autoritären Sprüchen. Seine ersten Amtshandlungen waren voller Provokationen. Der neue Präsident sprach von Blut und Nation. Seine Mitarbeiter sperrten Pressevertreter stundenlang ohne Wasser ein. Bolsonaro erklärte zum Jubel seiner Fans, dass er marxistischen Müll aus den Lehrplänen der Schulen und Universitäten verbannen wolle, als ob so etwas das Problem in Brasiliens unterfinanziertem Bildungssystem wäre. Die Brasilianer sind stattdessen gut beraten, in den kommenden Monaten sehr genau auf die praktische Politik dieser Regierung zu achten, also auf jene Entscheidungen, die wirklich etwas im Land verändern. Setzt Bolsonaros Team aus rechtsgerichteten Technokraten und früheren Militärs zum Beispiel wirksame Rezepte gegen die anhaltende Wirtschaftsflaute um? Gegen eine zerfallende Infrastruktur, mangelhafte Krankenhäuser, die katastrophale öffentliche Sicherheitslage mit 65.000 Morden im Jahr? Oder will sie die Legislaturperiode mit Ablenkungen herumkriegen, à la Trump, also mit Sprüchen und Scheingefechten über unbedeutende Themen? Die zweite wichtige Frage ist, an welchen Stellen sich Bolsonaros Sprüche als mehr als bloße Provokationen entpuppen und zu politischen Entscheidungen führen, die dem Land und seinen Menschen Schaden zufügen. Leider gibt es dafür nach wenigen Tagen Bolsonaro schon die ersten Beispiele. Beispiel Minderheitenschutz. Der neue Präsident hat sein Ministerium für Frauen, Familie und Menschenrechte mit einer besonders konservativen Pastorin besetzt. Der Schutz für Homosexuelle und Transsexuelle wurde umgehend aus der Liste der Aufgaben des Ministeriums gestrichen. So etwas ist in Brasilien nicht folgenlos, denn etliche Minderheiten, ob Homosexuelle oder etwa die Anhänger afro-brasilianischer Religionsgruppen, werden von Teilen der Gesellschaft verfolgt und sogar mit dem Tod bedroht. Konkrete Folgen sind auch von Bolsonaros Umgang mit Amazonasvölkern zu erwarten. Gleich an den ersten zwei Amtstagen hob der neue Präsident mehrere Schutzbestimmungen für diese Minderheiten auf. Der Indianerschutzbehörde entzog er die gesamte Frage der Demarkation von Schutzgebieten im Wald. Er übertrug sie ausgerechnet dem Agrarministerium. Dort sitzt die Lobby der Großgrundbesitzer Brasiliens, die ihre Weiden und Sojafelder liebend gerne ausweiten würden und daher bestimmt nicht viel für die indigenen Völker tun. Die Kettensägen bedrohen Wälder mit einer einmaligen Artenvielfalt, den Wasserhaushalt des Planeten und das Klima. Dass Bolsonaro jetzt so eilig eine nochmals beschleunigte Abholzung einleitet, das ist eine folgenreiche und, ja, extreme Politik. Die Resultate für Natur und Menschen werden schon bald sichtbar sein. Daher wird dies für Brasilien-Beobachter in den kommenden Monaten die wichtigste Aufgabe sein, nicht in eine Daueraufregung über den Provokateur Bolsonaro zu verfallen, sondern hinzuschauen und gut zu unterscheiden zwischen ablenkendem Quatsch und folgenreichem, menschenverachtendem, gefährlichem Extremismus. kommentiert Thomas Fischermann die Zeit. Und mit seinem Kommentar gehen unsere Themen der Woche zu Ende. Alle Beiträge, aber auch die komplette Sendung können Sie noch einmal nachhören und nachlesen unter deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose Audiothek-App. Ich bin Melanie Longerich, sage Tschüss und wünsche Ihnen noch ein schönes Radiowochenende.